Good morning. Guten Morgen. My friends who are not guilty. Meine Freunde, die nicht schuldig sind. That's the final verdict and I'm sticking to that. Das ist das endgültige Urteil und ich bleibe dabei. So what does he continue to say in verse 34? Womit fährt Paulus weiter in Vers 34? Who then is left to condemn us? Wer bleibt dann noch übrig, um uns zu verurteilen? Certainly not Jesus, the anointed one. Sicherlich nicht Jesus, der Gesalbte. Jesus or God never condemns any one of his children. Jesus oder Gott verurteilen nie eines ihrer Kinder. So you can be sure that God is never the one who puts condemnation on you. Du kannst sicher sein, dass Gott dich nie verurteilt. It's the devil who is a lying accuser of the brethren. Es ist der Teufel, der ein Lügner und Ankläger der Brüder ist. Or many times our own brothers and sisters in Christ who are more accusers than the devil himself. Oder oft unsere eigenen Brüder und Schwestern, die größere Ankläger als der Teufel sind. Or many times our own hearts. Oder manchmal unsere eigenen Herzen. But since God does not condemn you, you should reject condemnation from any other source. Da Gott dich nicht verurteilt, solltest du Verurteilungen aus allen anderen Quellen zurückweisen. Think with me, please. Denk bitte mit mir. If God has decided never to condemn you, wenn Gott entschieden hat, dich nie zu verurteilen, that's his final decision. Ist das seine endgültige Entscheidung? Now, if you accept condemnation from any other source, wenn du Verurteilung aus einer anderen Quelle akzeptierst, whether be it your brothers and sisters, ob es von deinen Brüdern und Schwestern kommt, your own heart, von deinem eigenen Herzen, the devil, vom Teufel, you are actually making yourself better than God. Stellst du dich selbst besser als Gott dar? That's a very scary thought. Das ist ein sehr beängstigender Gedanke. God says no condemnation, and yet we still accept condemnation. Gott sagt keine Verurteilung, und doch akzeptieren wir immer noch Verurteilung. We must not do this. Das dürfen wir nicht tun. Look what he says, for he gave his life for us. Schau, was er sagt, denn er hat sein Leben für uns gegeben. And even more than that, he has conquered death and is now risen. Und mehr noch, er hat den Tod besiegt und ist nun auferstanden. Exalted and enthroned by God at his right hand. Erhöht und thront zu Rechten Gottes. So how could he possibly condemn us since he's continually praying for our triumph? Wie könnte er uns also verurteilen, wo er doch ständig für unseren Triumph betet? Do you know, there are so many Christians that I've met that have actually blamed God for condemning them. Weißt du, ich traf so viele Christen, die Gott für ihre Verurteilung die Schuld gaben. For condemning them, yeah. Sie begehen eine Sünde. You know, they commit some sin, and then they get in some religious attitude. Dann geraten sie in eine religiöse Haltung. And then they feel really, really bad. Und sie fühlen sich wirklich, wirklich schlecht. And then say, oh, God is causing me to repent. He's making me feel really bad. Und dann sagen sie, oh, Gott ruft mich zur Umkehr. Ich fühle mich wirklich schlecht. That has nothing to do with God. Das hat nichts mit Gott zu tun. Let me tell you how God wants you to handle condemnation. Lass mich dir sagen, wie Gott möchte, dass du mit der Verurteilung umgehst. Rejected, rejected and rejected a million times. Weise sie zurück, millionenfach. God will never condemn me because Jesus is praying for you. Gott verurteilt dich nie, denn Jesus betet für dich. Look, it literally says that Jesus is continually praying at God's right hand for your triumph. Wortwörtlich heißt es, dass Jesus zu Rechten Gottes ständig für unseren Triumph betet. What would happen if every time that you actually commit a sin or fall into a sin? Was würde passieren, wenn du jedes Mal, wenn du eine Sünde begehst oder in eine Sünde fällst? If instead of you focusing on the sin and self-pity and keep begging God to forgive you, anstatt dich auf die Sünde zu konzentrieren, dich zu bemitleiden und Gott immer wieder um Vergebung zu bitten, you would calm your own heart. Du dein eigenes Herz beruhigen würdest. And with the eyes of your heart, you look to heaven. Und mit deinen Herzensaugen schaust du in den Himmel. And you look that there is a Father who has already said the final verdict, not guilty. Und du siehst, dass dort ein Vater ist, der das endgültige Urteil nicht schuldig schon gesprochen hat. And a Jesus who is continually praying that you will triumph over sin. Und Jesus, der weiter für dich betet, damit du über Sünde triumphieren wirst. You would now start to give thanks to Jesus that he's on your side and not against you. Du würdest jetzt anfangen, Jesus zu danken, dass er auf deiner Seite und nicht gegen dich ist. So Jesus wants you to triumph, the Father wants you to triumph. Jesus will, dass du triumphierst, der Vater will, dass du triumphierst. The price has been paid for your condemnation. Der Preis für deine Verurteilung wurde bezahlt. Death has been conquered and Jesus is alive. Der Tod wurde besiegt und Jesus lebt. You know, we have to stop this endless feeling of guilt and shame when we do things wrong. Wir müssen mit diesen endlosen Schuld- und Schamgefühlen aufhören, wenn wir etwas falsch machen. But Reinhard, shouldn't your conscience condemn you when you sin? Aber Reinhard, sollte dein Gewissen dich nicht verurteilen, wenn du sündigst? Sure. Sicher. That's how God programmed it. So hat Gott es programmiert. So whenever you sin, you should feel guilty. Wann immer du sündigst, solltest du dich schuldig fühlen. The question is not what do you feel when you sin. The question is what do you do with that feeling. Die Frage ist nicht, was du fühlst, wenn du sündigst. Die Frage ist, wie du mit diesem Gefühl umgehst. If you can sin without feeling guilty, you have a serious problem, my friend. Wenn du ohne dich schuldig zu fühlen sündigen kannst, dann hast du, mein Freund, ein ernsthaftes Problem. But if you sin and you remain to feel guilty, you have an even more serious problem. Aber wenn du sündigst und in dieser Schuld bleibst, hast du ein noch größeres, ernsthafteres Problem. So how is it supposed to be? Wie sollte es sein? You sin. Du sündigst. You immediately feel guilty because your conscience condemns you and accuses you, not God and not Jesus. Sofort fühlst du dich schuldig, weil dein Gewissen dich verurteilt, nicht Gott und nicht Jesus. Immediately you said, oh God, how could I do this? I'm so sorry. Sofort sagst du, oh Gott, wie konnte ich das tun? Es tut mir so leid. I'm really sorry. Es tut mir wirklich leid. And the next sentence needs to be something like this. Und der nächste Satz muss so etwas Ähnliches sein wie: Father, I thank you that I'm forgiven, that I'm free, that I'm not guilty. Vater, ich danke dir, dass mir vergeben wurde. Ich bin frei und nicht schuldig. Jesus, I thank you that you are right now praying for me that I can triumph and don't have to do this again. Jesus, ich danke dir, dass du gerade jetzt für mich betest, damit ich triumphieren kann und dies nicht noch einmal tun muss. How beautiful the cross. Wie schön ist das Kreuz. That has set me, the guilty, free from guilt and shame and condemnation. Das mich von der Sünde und der Verdammnis befreit hat. I immediately reject any of those feelings of guilt and shame. Und weise sofort jedes Gefühl von Schuld und Scham zurück. But you see, the religious people don't like that. Aber du siehst, dass die religiösen Menschen das nicht mögen. Because the religious people said, brother, you have to feel the seriousness of your sins. Denn die religiösen Leute sagen, Bruder, du musst die Ernsthaftigkeit dieser Sünde spüren. This is not true repentance if you get over it in 35 seconds. Das ist keine wirkliche Buße, wenn du in 35 Sekunden darüber hinweg bist. At least the next 3 days you should feel bad. Zumindest die nächsten 3 Tage solltest du dich schlecht fühlen. An attitude of this is a defiance of the cross. Eine Haltung wie diese ist eine Missachtung des Kreuzes. So let me say it again very clearly. Lass es mich noch einmal ganz klar sagen. Should your conscience accuse you when you sin? Yes, and a million times yes. Sollte dein Gewissen dich anklagen, wenn du sündigst? Ja, und 1 Million Mal ja. Should you reject that feeling of condemnation? No, you should not. Solltest du dieses Gefühl der Verurteilung zurückweisen? Nein, das solltest du nicht. You should accept it, then receive forgiveness and freedom, and then reject it. Du solltest es annehmen, dann Vergebung und Freiheit erhalten und dann das Gefühl der Verurteilung zurückweisen. You know, I've heard people preach it like this. Ich habe Leute gehört, die so gepredigt haben. Look, when you sin, just say, hey, there's no condemnation, there's no guilt, I'm fine, I'm fine, I'm fine. Wenn du sündigst, dann sagst du einfach, hey, es gibt keine Verurteilung, mir geht es gut, mir geht es gut. I believe that's very wrong. Ich glaube, dass dies sehr falsch ist. I believe you should be accused by your conscience, but it should only last an instant. Ich glaube, du solltest von deinem Gewissen angeklagt werden, aber es sollte nur einen kurzen Augenblick dauern. Because remember, God is not accusing you, your conscience is. Erinnere dich, nicht Gott klagt dich an, sondern dein Gewissen. And that's wonderful. Und das ist wunderbar. But don't remain in that accusation once you've appropriated forgiveness of the cross. Aber bleibe nicht in dieser Anklage, wenn du dir die Vergebung des Kreuzes angeeignet hast. And this should not take hours or days or weeks. Dies sollte nicht Stunden, nicht Tage oder nicht Wochen dauern. This should be an instant decision. Das sollte eine sofortige Entscheidung sein. Oh my God, I sinned. Oh mein Gott, ich habe gesündigt. I'm so sorry, Father. Vater, es tut mir so leid. I'm thankful that I'm forgiven. Ich danke dir, dass mir vergeben wurde. I'm thankful that you will never condemn me. Ich bin dankbar, dass du mich nie verurteilen wirst. Jesus, you want my triumph and I'm going to walk in triumph. Jesus, du willst meinen Triumph und ich werde im Triumph wandeln. Thank you for the cross. Danke für das Kreuz. That's how we're supposed to live. So sollten wir leben. I hope this helped you. Ich hoffe, dass dies dir geholfen hat. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.